schwere Armada über Europa gerollt, ohne dass wir darauf vorbereitet waren. Denn so kindlich kann ja niemand sein, dass man denkt, ah, der Russe hätte uns nie was gemacht. Der hat nämlich seine Panzer bloß zum Spielen, hat er sie hingebaut. Und hat auch seine Armee bloß zum Soldatenspielen, damit Stalin so ein bisschen rumexerzieren kann. Deswegen hat er die aufgestellt. Sonst aus gar keinem Grund, der hätte mit denen weiter exerziert und Planspiele gemacht. Sandkasten hätte er gespielt damit. Sondern wir müssen uns darüber klar sein, der wäre eines Tages angedreht, die Flut aus Asien. Und wir wären dann weiterbauend auf den Erkenntnissen der Blitzkriege und des Blitzsieges und unserer Eingebildetheit vom Jahre 1940, wären wir dann dagestanden oder wir wären dann sehr bald nicht mehr dagestanden, sondern wir wären durchbrochen gewesen. Diese Gedanken des Berufssoldaten, der jetzt im fünften und im kommenden sechsten Kriegsjahr geradezu stolz und froh sein muss, dass er Gelegenheit hat, in der schwersten Zeit, wo nicht Blitzkrieg gemacht wird, sondern wo es auf Stehen und Durchhalten und auf Treue ankommt, sich zu bewähren und der Nation seinen Dank abzustatten. Diese Gedanken von der Ethik unserer Berufung als Soldaten und Offiziere und diesen Gedanken von der Verpflichtung zur Bescheidenheit und zu unerhörter Pflichttreue, die uns das Achselstück auferlegt, diese Gedanken, meine Herren, wollte ich Ihnen einmal nahebringen und Ihnen einmal vortragen. Ich komme nun mit wenigen Worten zu den Vorfällen der letzten 8 Tage noch einmal zurück. Erfreulich, das einzig große Erfreuliche daran, an dem Furchtbaren, was geschehen ist, ist die Tatsache, dass junge Offiziere des Generalstabs ihre verbrecherischen Vorgesetzten selbst verhaftet haben. Das zweite, dass die Bataillone in Berlin mit ihren großteils jungen Offizieren sich fabelhaft anständig und treu benommen haben, dass die Schulen in der Nähe von Berlin wirklich im edelsten Wetteifer in der Treue zum Führer waren. Und des Weiteren, dass die Armee als Armee diese Menschen in ihren eigenen Reihen selbst ausgelöscht hat. Es ist kein Schuss von irgendeinem anderen Wehrmachtsteil gefallen, sondern die Armee hat die Unwürdigen selbst erledigt. Und damit ist das Fundament für die Zukunft gelegt, damit beginnt die Gesundung. Es war mein Bestreben, als Soldat, nicht irgendwie als Reichsführer SS, den viele bisher als Konkurrenten angesehen haben, der vielleicht in so einem Fall dann sagen können, naja, seht ihr, sondern es war mein Bestreben als Soldat, wie ich an dem Tag des Attentates nach Berlin flog. Da war mir eines völlig klar, ich werde mit allen Mitteln verhindern, dass irgendjemand anderer das bereinigt wie die Armee selber. Denn das ist die Voraussetzung für alle Zukunft und diese Voraussetzung ist geglückt. Und nun, meine Herren, darf ich Ihnen, dem Offizierskorps, dem Führerkorps, dieser vom Führer vor 14 Tagen befohlenen neuen Division, einer von 15 neuen Divisionen, einige Grundsätze sagen, die ich von Ihnen und Ihren Männern erwarte. Grundsätze, die ich Ihnen nicht anders predige und anders sage und anders vor Augen halte, als wie ich sie seit 15 Jahren meiner SS vor Augen gehalten habe. Ich darf hier eines in Anspruch nehmen. Glauben Sie nicht, dass damit eine SS geworden ist, dass ich mir einige sehr gut aussehende Leute ausgewählt habe, sodass die anderen dann sagen können, seht ihr, der nimmt uns die Unteroffiziere und die Offiziere, sondern es ist schon ein anderer Prozess gleichlaufend mitgelaufen, nämlich der härtester Erziehung. Härtester Erziehung vor allem des Führerkorps und einer unerhörten Unnachsichtigkeit gegen uns selber. Und ich werde mich nun bemühen, die ganze Gewohnheit, die ganzen Sitten, die ganze Erziehung, aus der heraus die alte preußisch- und österreichisch-deutsche Armee seit Jahrhunderten entstanden ist und aus der heraus die junge SS in den letzten 15 Jahren entstanden ist, auch hier dem großen Offizierskorps der großen deutschen Armee wieder und wieder zu predigen, um alle falsche Tradition abzustoßen und die einzig echte, ehrenhafte deutsche Soldatentradition ohne jedes Beiwerk und ohne jede Formalität wieder lebendig werden zu lassen. Dabei weiß ich, die Dinge sind Ihnen so selbstverständlich, wie sie unselbstverständlich sind. Aber gerade selbstverständliche Dinge müssen manchmal ausgesprochen werden. Und mancher Seitenpfad und Irrweg, der eingeschlagen wurde in der Zeit der Republik, in der Zeit des Verfalls, vor allem des Verfalls der Moral, diese Seitenpfade, von denen müssen wir wieder weggehen, um auf den einzig möglichen großen Weg zu kommen. Als erstes, was vom Soldaten und Offizier und was ich von Ihnen verlangen muss, verlange ich die Treue. Hier möchte ich auch hier einen Satz aussprechen, den ich der SS vor vielen Jahren einmal sagte. Sehen Sie, der Mensch wird immer wieder einmal Fehler machen. Jeder Mensch. Und es gibt Fehler, die meisten Fehler, die man verzeihen kann. Es gibt einen Fehler, der niemals verziehen werden kann. Das ist die Untreue. Denn die Untreue zerbricht die Heere. Die Untreue untergräbt die Staaten. Die Untreue ist der Anfang vom Ende eines Volkes. Wenn die Untreue zu grassieren beginnt, weiß keiner von Ihnen mehr, wer von seinen Männern und wer von seinen Offizieren ihm gehorcht und welcher ihm nicht gehorcht, welcher den Dolch schleift. Würden wir die Treue vergessen, kämen wir in ein Fahrwasser, so wie es südliche Völker sich in Jahrhunderten angewöhnt haben und deswegen niemals mehr zur Größe kamen. Die Untreue verschlingt immer ihre eigenen Kinder. Und hier will ich noch etwas ganz klar aussprechen. Meine Herren, es genügt nicht, dass einer sagt, ja, ich bin Beamter oder ich bin Offizier. Ich halte selbstverständlich mein Eid, ist gar kein Zweifel. Dass aber seine ganze Familie, von der er abstammt, den obersten Kriegsherrn ablehnt oder feindlich eingestellt ist, oder dass deine eigene Frau sagt, tja, mein Mann, der muss natürlich ganz klar, denn der hat ja als Offizier, als Beamter seinen Eid geschworen. Aber ich habe damit gar nichts zu tun. Meine Herren, da wollen wir ganz deutlich aussprechen. Jeder steht für seine Familie ein. Und wenn er nicht fähig ist, die kleinste Einheit, nämlich zwei Menschen, die Rotte, nämlich sich und seine Frau zu führen, dann, meine Herren, können Sie nicht verlangen, dass ich so jemand als Offizier haben möchte. Dem kann ich doch dann keine Kompanie oder kein Bataillon anvertrauen. Der soll zuerst einmal die Rottenführung lernen. Oder, wenn er hier auf unüberwindliche Widerstände stößt, meine Herren, dann gibt es bloß eines, dann wird aus dieser Familie ausgetreten. Und wird dem Staat, wird dem Führer gehorcht. Sehen Sie, ich will Ihnen etwas sagen. Dieses Reich, das nationalistische Reich Adolf Hitlers, das für den Soldaten so unendlich viel tut, das hat zum Beispiel eingeführt, durch den Führer persönlich, dass die Witwe jedes Ritterkreuzträgers sich der besonderen Fürsorge des Führers erfreut. Es ist in Aussicht genommen und in manchen Fällen schon durchgeführt, dass besonders verdiente Soldaten in Grund und Boden, in Gütern oder in Bauernhöfen, mit Gütern oder Bauernhöfen bedacht werden, dass sie Dotationen bekommen. Sie werden mir in dem Gedankengang nicht Unrecht geben können. Wenn das Reich, wenn der oberste Kriegsherr so großzügig ist, dass er einer Familie deswegen, weil der eine Mann sich ausgezeichnet hat, sagt, ich schenke der Familie dieses besondere Vermögen oder dieses besondere Eigentum, dieses Gut, diesen Hof, dann hat ja nicht nur dieser Soldat etwas davon, der seine Treue gehalten hat, sondern Frau und Kinder und Enkel bis ins fernste Glied. Wenn ein Mann sich auszeichnet, wird er belohnt und seine Familie. Und wenn ein Mann in diesem Reich untreu ist, wird er bestraft und seine Familie. Das ist ein altes germanisches Recht. Die Sippe haftet für jeden Einzelnen von sich. Die Sippe hat ihn anständig zu erziehen. Das hat nichts mit irgendwelchem Bolschewismus zu tun. Lesen Sie die alten Sagas. Wenn einer meineidig war, untreu war, dann wurde die Sippe gepackt, weil man sagte, die hat schlechtes Blut. Wenn ein Schuft hervorgeht, dann ist das Blut nicht in Ordnung. Dann wollen wir das ausradieren. Dann wird es ausgemerzt. Ich ersehe das als selbstverständlich an, dass jeder von uns nicht nur für sich selbst, weil aus formalen Gründen möchte ich sagen, weil er nun einmal seinen Eid geschworen hat, sondern als deutscher Offizier, seinem obersten Kriegsherrn und seinem germanischen Volk gegenüber, dass jeder die Treue hält, er und seine Familie und seine Sippe. Das Zweite, was ich verlange, ist Gehorsam. Meine Herren, genau wie Sie von Ihren Soldaten in Ihrer Kompanie, in Ihrer Batterie, in Ihrem Bataillon, in Ihrem Regiment, in Ihrer Division Gehorsam verlangen. Genau so verlange ich von Ihnen Gehorsam. Ich will etwas sagen. Die Strenge des Gehorsams und die Höhe der Pflichterfüllung, die steigt mit dem Dienstgrad. Ich muss von Ihnen hier in diesem Saal am besten und am meisten gehorchen. Denn ich habe den höchsten Rang. Nicht wie bei uns zweifache Übermacht oder dreifache Übermacht, sondern gegen eine 20-fache Übermacht. Da hat er dann die Gefängnisse geleert. Und als Offiziere, da hat er dann den märkischen Gutsbesitzer und den preußischen Adel mit seinen letzten Hinterfüßen von Grenadieren in den Ersatzbataillonen, in den Garnisonsbataillonen, hat er die letzten Buben weggeholt mit 14, 15 Jahren, hat sie zu Fähnrichen gemacht und hat mit diesen jungen Verbrecherkompanien geführt und ist da gestanden und das letzte Bataillon hat entschieden. Wenn das damals möglich war unter viel schlechteren Verhältnissen, meine Herren, dann wird das möglich sein, dass so ein ausgebildetes und gutes Offizierskorps wie diese Division oder wie die ganzen anderen Divisionen es heute noch haben, trotz erschwerter Verhältnisse, in ungeheuerster Pflichttreue sich um jeden Mann kümmert und bis zu jeder Gruppe herunter gut führt. Ist die Kameradschaft wieder da und ist in dieser Kameradschaft noch etwas da, dass nämlich die Kameraden einander erziehen, dann kann es bei einer solchen Division nicht fehlen und es wird wieder das einkehren, was einmal der Stolz der deutschen Armee war. Es wird wieder einziehen, eine anständige Infanterie, bei dem wir den Fleck runterwaschen müssen von unserem sonst so anständigen Schild. Können wir es uns nicht mehr leisten, das heißt, ja, das sind Offiziere, da deckt einer den anderen. Sehen Sie, ich habe ja doch bei mir die Erfahrungen absolut gemacht. Mir wird doch jedes, ich bin doch der Gerichtsherr für die gesamte SS und Polizei. Mir wird doch jedes Urteil vorgelegt. Und da kann ich Ihnen bei manchen Dingen sagen, ach, interessant. Ein typisches Offiziersurteil. Meine Herren haben wieder einmal einander weiß gewaschen. Dann, wenn ich mir das geben lasse, in manchen Fällen sogar so, der Richter hat für eine höhere Strafe gestimmt, wurde überstimmt von den Herren Kameraden. Der kleine Mann, der dabei war, der bekam munter 10, 12 Monate Gefängnis. Der Herr Offizier angelegt 2, 3 Monate Festung. Meine Herren, solche Urteile kommen ja auch von Ihnen zu mir. Wir wollen einander gleich gegenseitig den Ärger ersparen, wobei der Ärger auf Ihrer Seite viel größer wäre als auf meiner. Und wollen solche Urteile nicht machen. Sondern wenn ein Kamerad, wenn ein Offizier eine Schweinerei begangen hat, dann wird das beim Namen genannt und wird bestraft und der Mann gehört heraus aus unseren Reihen. Wir können nicht erwarten, dass die Außenwelt vor uns Achtung und Respekt hat, wenn wir uns nicht selbst reinigen. Die größte Größe der preußischen Armee war 1807 und 8, als sie nach ihrer vernichtenden Niederlage und dem vernichtenden Verrat, dem Freimaurerverrat der Jahre 1865, dass sie die Größe fand, friderizianische Regimenter aufzulösen, weil sie sich schlecht benommen hatten. Tradition und Vergangenheit auszulöschen. Offiziere zu degradieren und zu sagen, jawohl, der hat die Festung nicht aus Not übergeben, sondern er war ein Schwein, ein Feigling. Der wird dem werden die Achselstücke heruntergerissen und er kommt heraus. Dadurch erhob sie sich dann zur Größe von 1813. Und wir wollen in unseren Urteilen niemals die falsche Kameradschaft Platz nehmen lassen. Sondern wir wollen daran denken, dass der Führer und dass das Reich uns als Offizieren diese riesige Autorität gegeben hat, in der Erwartung, dass wir dieser Autorität und dieser Ehre und dieses Ansehens würdig sind und uns würdig erweisen. Etwas Viertes fordere ich von Ihnen. Ich habe das vorher schon angeschnitten und kann es deswegen kurz fassen. Fleiß und unerhörte Pflichttreue. Ich sagte Ihnen vorher schon, Sie müssen sich heute um viele Dinge kümmern, um die der Offizier sich in den vergangenen Friedensjahren nicht kümmern musste, weil ein eingespieltes, erfahrenes Offizierskorps und Unteroffizierskorps da war. Das ist heute nicht da. Sie müssen sich darum kümmern. Ich wünsche etwas nicht zu sehen. Das sind Dinge, ich möchte Ihnen so einige Winke geben, um, ich möchte sagen, die Arbeit leichter zu gestalten. Ich möchte einige Dinge nicht erleben. Also zum Beispiel, dass, wenn irgendetwas fehlt, das heißt, jawohl, habe ich angefordert. Oder, jawohl, das ist bereits angeordnet, Befehl ist bereits vor einem Monat gegeben. Oder vor 8 Tagen gegeben. Ja, wie haben Sie den Befehl gegeben? Dann hat also der Herr Oberstleutnant den Befehl dem Herrn Major, der Herr Major dem Herrn Hauptmann, der Herr Hauptmann dem Herrn Oberleutnant, dem Herrn Leutnant, dem Herrn Feldwebel und dann bleibt hängen am Schluss irgendeine ganz wichtige Sache. Sag mal, ach, da haben wir in der Kompanie, ach ja, das ist dieser, ach, dieser harmlose Unteroffizier, gefreite Huber. Ach Gott, mit dem Mann kann ich, ah, der kann den Befehl, der kann das durchführen. Meine Herren, es sind heute so viele Dinge so wichtig, dass einem von uns eine Perle aus seiner vermeintlichen Krone herausfällt, wenn er das macht. Denn an der Regelung des Straßenverkehrs, an einer Straßenkreuzung, oder an der Kontrolle, ob die Kompanien zur richtigen Zeit geweckt worden sind nach einer anstrengenden Marsch oder nach anstrengenden Gefechtstagen. Oder eine Kontrolle, ob nach ganz schweren Anstrengungen die Posten in den Gräben und in den Sappen, ob sie schlafen oder nicht schlafen. An diesen Dingen kann das Leben der Kompanie, des Bataillons, der Durchbruch durch die Division und damit Leben und Tod von einem Armeekorps einer Division hängen. Meine Herren, ich wünsche nicht, dass dann ein Bataillonskommandeur oder Regimentskommandeur sagt, jawohl, ich habe den Kompanieführern den Befehl gegeben, die Posten besonders zu kontrollieren. Meine Herren, wenn der Posten wach ist, meine Herren Kommandeure sind dann draußen. Die will ich dann vorne sehen. Die kontrollieren. Denn sie haben die meiste Ehre, folglich haben sie die meiste Pflicht. Man unterschied schon in der alten Armee zwischen den Regimentern, wo man alles durch Unteroffiziere machen ließ. Weil das Volk den mit Sicherheit in den kommenden Generationen und kommenden Jahrhunderten zu erwartenden Vorstößen Asiens dann widerstehen kann. Und wenn wir diese große Zukunft des Reiches, das so alt ist, so viel Tradition, so viel Würde, so viel Ehre hat, und das eine so große Zukunft hat, aus einem deutschen, großdeutschen Reich zum germanischen Reich deutscher Nation, zur Herrin Europas zu werden, wie es dieses Reich ehedem schon war, in der Zeit der Staufer. Wenn wir das alles vor uns ansehen, dann, meine Herren, sind die Monate, die wir jetzt mit Anstand und Treue und gläubigen Herzen und Festigkeit zu überstehen haben, ein kleiner Zeitausschnitt. Und dann, meine Herren, denken Sie sich in diese Zukunft und denke jeder, dass er dann am Ende seines Lebens, wenn er den Krieg überlebt hat, dass er dann am Ende seines Lebens vor sich selbst und vor seinen Kindern sagen können muss, ich war in diesem großen Krieg deutscher Offizier, deutscher Soldat. Ich war in jedem Augenblick dieses Krieges anständig. Ich war tapfer, habe nie verzagt, auch wenn der Verstand mir andere Dinge einredete. Ich habe mit meinem Herzen geglaubt, habe mit meinem Mut gefochten und habe meinen Eid gehalten. Ich war es wert, Soldat, Offizier Adolf Hitlers gewesen zu sein. Dies, meine Herren, wollen wir in der Zukunft sagen können. Und nun entlasse ich Sie, das Offizierskorps, und mit Ihnen diese ganze neue Division, die in wenigen Tagen an die Front gehen wird, zur Front. Ich weiß, so wie der Offizier, so ist der Soldat. Und deswegen, meine Herren, weil ich auf dieses hier vorhandene Offizierskorps vertraue, die Division wird ihren Mann stehen, standhaft und treu sein, so wie es die Divisionen des Jahres 41 und 42 waren. Und nun beende ich diesen Appell und bitte Sie, nicht nur mit den Lippen, sondern aus tiefstem Herzen und in heiliger Überzeugung unserer Verpflichtung an Reich und an den Führer, des Mannes zu gedenken, der unser oberster Kriegsherr ist. Der Führer Adolf Hitler, Sieg! Hey! Sieg!